jetzt nicht an dir selber schuld. Und dann Konfetti-Regen, das wirbelt im warmen, weichen Wind. Werd ich nicht länger dagegen, die bunten Schnipsel kann man nicht mehr wieder zusammenkleben. Du hast doch früher immer gesagt, so kunterbunt ist das Leben. Wer jetzt nicht tanzt, ist selber schuld. Es dreht sich der Platz mit den Leuten langsam und in den Himmel hinein. Der größte Star aller Zeiten aus den Slums von Port-au-Prince lässt seine Stimme schäumen. Das klingt so schön nach Befreiung, so kann man so gut dabei träumen. Die Würstchenbuden drehen sich mit, alle Zeitungsverkäufe, die Kinder schweben Luftballons, der Fixer tanzt mit dem Säufer, der Skinhead tanzt mit der Türkenbraut und alle lachen und reden. Hinter der Skyline von Babylon, da singt der Sängerlied. Natürlich ist das eine Illusion, dieses vermischte Tanzen. All die Kassiererin Claire und der barsche König von Kampen, Reißer Miss Moskau und Red Adair, der regelt die Katastrophen. Aber so ist das nun mal, Cherie, wenn wir in den Himmel schwufen. Wer jetzt nicht tanzt, selber schuld. Unterm Konfetti-Regen, das wirbelt im warmen, weichen Wind, werd ich nicht länger dagegen. Vergiss auch schnell, wer das Fest bezahlt, warum willst du die Liebe strafen? Es lassen die Kinder aus Port-au-Prince dich nämlich sonst nicht schlafen.